RBB Kultur. Hörspiel. Herzlich willkommen zu unserem Hörspielabend auf RBB Kultur. Wir begeben uns an die deutsch-französische Grenze in den Ort Wollmunster. Dort finden seit Jahren Rechtsrockkonzerte statt, die Neonazis aus ganz Europa anziehen. Das alles wird geduldet und unterstützt von Didier Muret, dem Oberbürgermeister des Dorfes. Doch die Dinge ändern sich, als Muret sein Amt wegen Korruptionsvorwürfen aufgeben muss und seine Frau Marie-France die Amtsgeschäfte übernimmt. So, bereit? 1, 2, 3. Ich heiße Marie-France Muret. Es ist mir eine große Freude, heute hier zu sein. Stopp! Schnitt! Ich dachte, ich... Folgen Sie bitte den Anweisungen. Ich stelle Ihnen eine Frage und Sie geben mir eine schnelle, direkte Antwort. Es ist für die Dorfwebsite. Alles klar? Ich wollte nur reden. Jedermann hier im Dorf nennt Sie Strohköpfchen. Vielleicht erzählen Sie uns mal, wie Sie zu dem Spitznamen gekommen sind. So nennt mich nur mein Ehemann. Ich habe mal was Dummes gesagt. Er lachte und nannte mich mit diesem Namen. Und das blieb hängen. Ist ein privater Scherz zwischen uns. Nichts anderes. Was steckt dahinter? Nichts. Erfinden Sie was. Zum Beispiel, wenn Sie im Erdkundeunterricht in der Oberschule eine Frage beantworten wollten, kam wegen Ihrer Zahnspange nur Kauderwelsch heraus. Sie wollten sagen Afghanistan und haben Nürnberg gesagt. Also nannten Sie die anderen Kinder Strohköpfchen. Aber kein Wort davon ist wahr. Ab jetzt wird es wahr, weil es auf der Website steht. Je m'appelle Albert, j'habite la Terrière, dans la vallée de Münster. Je m'appelle Albert, j'habite la Terrière, dans la vallée de Münster. Vollmunster von David Zane Meyrowitz. Vollmunster, deutsch Wollmünster, lothringerisch Wollminster, ist eine französische Gemeinde mit 811 Einwohnern im Nordosten des Departements Moselle in der Region Grand Est. Vollmunster liegt unmittelbar südlich der Grenze zum Saarland. Das Dorf wurde im Zweiten Weltkrieg zu 95% zerstört. Trotz seiner geringen Größe findet im Vollmunster eines der aufregendsten Festivals populärer Musik in Europa statt. Jährlich zur Sommersonnenwende. Tausende begeisterter Fans und Besucher, vor allem aus dem benachbarten Deutschland, treffen sich auf dem Gelände, das Didier Muret, der gegenwärtige Bürgermeister von Vollmunster, zur Verfügung gestellt hat. Herr Bürgermeister von Vollmunster, Sie sind dran, rein oder raus? Fick dich mit einem Peak, Martinez. Oh. Peak ist es. Oh Mann. Nein. Ach, doch, wie oft willst du Karten aus deinem Unterleib ziehen, bevor ich sie mit einer Kettensäge suchen komme? Oh, ich schwöre. Ja. Wie auch immer. Was hat Emschwiller gesagt? Karl-Heinz? Oh, alles unter Kontrolle. Er stellt die Bands zusammen. Kein Scheiß, Martinez. Dieses Konzert ist die Feuerprobe für unser Dorf. Ich will die Besten. Nichts anderes als das, Herr Bürgermeister. Didier? Ah. Da ist... Was soll das, Strohköpfchen? Ich hatte doch gesagt, dass ich beim Proben... Er sagt, es ist dringend. Wer sagt, was dringend ist? Monsieur Mariani. Bruno ist hier. Ja, warum lässt du ihn da nicht rein? Nach Mitternacht, glaubst du, er weiß schon was? Viel zu früh. Teil Bruno Karten aus. Kein Poker. Entspann dich, Anwalt. Kein Poker, kein Entspannen. Sag diesen Leuten, sie sollen gehen. Der Bürgermeister von Vollmunster sagt, sie bleiben. Und dass du ins Spiel einsteigst. Schick sie raus, Didier. Der Bürgermeister sagt, du bist sollst... nicht mehr Bürgermeister. Das Berufungsgericht von Straßburg hat am 28. November die Verurteilung von Didier Muret, Vorsitzender der Partei Préférence Nationale, und Bürgermeister der Gemeinde Vollmunster zu 8 Monaten Haft mit Bewährung, 1 Jahr Nichtwählbarkeit und 8.000 Euro Strafe wegen Veruntreuung öffentlicher Gelder bestätigt. Das ist ein beschissener öffentlicher Rufmord! Wir werden Einspruch erheben. Was Monate dauern wird. Es muss einen Weg geben. Gibt es nicht, diesmal nicht. Schau der Wahrheit ins Auge, Didier. Du bist nicht wählbar. Kannst nicht nochmal als Bürgermeister kandidieren. Kaffee, Bruno? Wer trinkt denn um 2 Uhr morgens Kaffee, hä? Ich meine, ich mit meiner Erfahrung als Gründungsmitglied der Préférence Nationale. Ich meine, dass meine Zeit gekommen ist. In Vollmunster kennt mich jeder. Sie haben mich mit der Aufgabe betraut, Ihre Landstreitereien zu schlichten. Ich sage die Wahrheit. Und die will man eben nicht hören. Du bist nicht sympathisch, Bruno, du bist hässlich. Deine komischen Ansichten irgendwie Mittelalter. Du hast keinerlei Verbindung mehr zu den normalen Parteimitgliedern. Keine Empathie. Schau der Wahrheit ins Auge, Bruno. Du bist nicht wählbar. Hast du eine bessere Idee? Hm? Ich fange langsam an, mir eine auszudenken. Das kann nicht dein Ernst sein. Ja. Nein. Ich sei jetzt ernst, bitte. Okay. Bürger von Vollmunster. Ja. Bürger von Vollmunster. Ich nenne euch Bürger. Aber wir sind hier alle einfach Nachbarn. Eine große Familie, könnte man sagen. Lächle nicht zu viel, nein, nicht zu viel. Du hast gesagt, ich soll ich selber sein. Ja, aber übertreib das nicht. Okay. Ihr wisst, dass in seiner Zeit als Bürgermeister von Vollmunster mein Mann Didier Moret immer... Mach eine Pause nach meinem Namen. Ich... Wieso? Für den Applaus. Okay. Ja. Mein Mann Didier Moret... Pause? Hat immer Wort gehalten und euch nie enttäuscht. Hier ist eine Pause. Nein, weitermachen. Ich glaube, es sollte allen Vollmunsteranern völlig klar sein. Ist das der richtige Ausdruck? Vollmunsteranern? Egal, lies weiter, bis du es auswendig kannst, Strohköpfchen. Das ist nicht leicht für mich, Didier. Es ist nicht meine Welt. Darum musst du dich bei deinen Reden immer auf mich berufen. Sie werden es schnell begreifen. Ja. Sehen Sie, mein Mann... Mein Mann, Didier Moret hier, der 4 Jahre lang euer treuer Bürgermeister war, bis in die sozialistischen Richter einen Dolchstoß versetzten und der mehr für diese Gemeinde getan hat, als irgendein anderer Bürgermeister in ihrer Geschichte. Darum bitte ich euch, für mich zu stimmen, damit ich seine Arbeit in seinem Sinne weiterführen kann. Geburtsbonus. Ihr mögt bemerkt haben. Sicherlich bemerkt. Ihr sicherlich mögt bemerkt haben, wie viele gefährliche illegale Immigranten in den letzten Monaten über unsere Grenze geschlüpft sind, seit die EU und Madame Merkel sie mit offenen Armen empfangen haben. Nun, wir können sie nicht verjagen, weil die EU, dieser Diktator mit 27 Gesichtern, sagt, das dürfen wir nicht. Was also bedeutet das für unsere Zukunft? Tausende Babys, die uns in unserem eigenen Land zu einer bedrohten Minderheit machen. Aus diesem Grunde verkünde ich hier, einen speziellen Geburtsbonus. Ausschließlich für echte französische Familien. Für jedes Baby, das ihr unserer Gemeinde Vollmunster schenkt, wird eure Familie einen 800-Euro-Scheck erhalten. Und zwar sofort nach der Geburt. Das wird meine erste Amtshandlung sein, wenn ich gewählt bin. Und in der nächsten Woche, wenn ich als Bürgermeisterin vereidigt bin, wird, wie versprochen, mein allererster Akt sein, den Geburtsbonus zu unterschreiben. Französische Männer und Frauen, der Scheck erwartet euch im Rathaus. Und vergesst nicht, dass... Ja, und ich bin heute Abend hier, um euch zu sagen, dass die Familie Muret mit großer Wahrscheinlichkeit diesen Baby-Wettbewerb gewinnen wird. Weil Madame Le Maire von Vollmunster zu schüchtern ist, es euch selber zu sagen. Marie-Frost! Marie! Was soll das denn, Didier? Meinst du nicht, ich sollte wissen, dass ich schwanger bin, bevor ich es in der Öffentlichkeit erfahre? Das war nur ein Schachzug. Auf diese Weise werden sie nicht überrascht sein, wenn du zufällig nach ein paar Monaten bei öffentlichen Anlässen nicht mehr auftauchst. Bei Stadtratssitzungen? Zum Beispiel. Ich bin aber zur Bürgermeisterin gewählt worden. Wer behauptet denn das Gegenteil? Du hast gesagt, du würdest mich schulen, Didier. Stimmt. Aber... Alles zu seiner Zeit, Strohköpfchen. Die Leute nennen mich schon eine Strohfrau. Les mauvaises langues commencent à se soulever pour la traiter de femme de paille. Lass die scheiß Kerle reden. Schau mal, wie gut du im Fernsehen aussiehst. Deine blonden Haare, deine weißen Zähne. Ich bin stolz auf dich. Aber sie machen sich über mich lustig. Sobald du im Amt bist, wird sich das ändern. Ich dachte, ich soll schwanger sein. Oh, Cherie, erst in ein paar Monaten. Nein, jetzt gleich. Bis Juli soll ich einen Bauch haben, oder? Was machst du? Ich leg mich auf dich. Auf mich drauf? Was soll das? Das hast du noch nie getan. Zeit für ein paar Veränderungen. Alles ist jetzt erlaubt. Wirklich? Was glaubst du, wer du bist? Die Bürgermeisterin von Vollmünster. Meine Herren und Herren, ich gebe der Bürgermeisterin von Vollmünster das Wort. Dankeschön, danke. Nun, auf der Tagesordnung, die Sie vorbereitet haben, Anwalt Mariani, sehe ich nichts von einem 800-Euro-Babybonus für französische Familien. Ich dachte, es wäre das allerdringendste Thema. Warum ist es nicht auf der Tagesordnung? Weil es illegal ist, Madame le Maire. Aber was? Ich verstehe das nicht. Wir würden innerhalb kürzester Zeit wegen Diskriminierung vor Gericht gebracht, wenn wir ausschließlich französische Familien auswählten. Und hätten eine gewaltige Geldbuße Bruno, bezahlt. Anwalt Mariani, Sie haben das gerade erst herausgefunden. Nein, Madame le Maire, das war von Anfang an klar. Aber warum denn? Sie sind Anwalt. Ich verstehe das. Niemand verlangt, dass du es verstehst, Strohköpfchen. Wirklich, niemand. Ja, ich denke, wir sollten von nun an in Ratssitzungen Madame Muret als Madame le Maire ansprechen. Natürlich, natürlich, natürlich. Madame le Maire. Es gibt hier eine Petition von Hunderten unserer Wähler, den Namen Nelson-Mandela-Straße in Jeanne d'Arc-Weg umzubenennen. Ich bitte, dies auf die Tagesordnung der nächsten Ratssitzung zu setzen. Genehmigt. Na, danke. Gut, aber der dringlichste Punkt auf dieser Tagesordnung ist das Sommersonnenwendkonzert. Ohne das Konzert würde kein Mensch Vollmünster betreten, jedenfalls... Didier, entschuldige, aber Didier, vielleicht bin ich etwas verwirrt, aber... Was denn jetzt? Du bist vom öffentlichen Amt verbannt. Ich meine, ich will nicht, dass wir Ärger kriegen. Und du sitzt hier in einer offiziellen Stadtratssitzung. Zu viele Fragen, entspann dich. Nein, nein, nein, nein, sie hat recht. Es ist illegal und es könnte uns auf die Füße fallen. Okay. So, damit ist also alles klar. Wunderbar. Sonst was? Nein? Na, was für ein Erfolg für eine Anfängerin. Ja, wenn es sonst keine Probleme gibt... Doch, gibt es. Ein großes Problem. Ein unglücklicherweise dunkles Problem. Das unglücklicherweise dunkle Problem kommt nach oben in dein Büro, Madame le Maire. Was soll ich denn tun? Didier und Bruno sind in Saarbrücken, um das Konzert zu organisieren. Du bist die Bürgermeisterin, Marie-France. Ja, ich bin die Bürgermeisterin. Du bist die Bürgermeisterin. Das bist du. Wer? Was? Sie müssen anklopfen. Ich habe keine Pizza bestellt. Pizza? I don't got no pizza, lady. Martinez, ich... Lässt dich denn schon? Warte mal, ich bin gleich oben. Ich will deine Handtasche nicht klauen, Lady. Was wollen Sie? Mit der Bürgermeister-Lady sprechen. Ich bin die Bürgermeister-Lady. Ah, angenehm. Herzlich willkommen. Ich bin Baku Kurele aus Lagos, Nigeria. Sprechen Sie deutlicher. Ich kann Ihnen nicht folgen. Ich kann diese Sprache nicht so gut. Nur Wörter wie klauen betrügen. Den Preis für Drogen nehme ich an. Baku, der Name heißt Gast. Gast in deinem Land. Uneingeladen. Ich habe mich selber eingeladen. Herzlich willkommen auf einem Schiff von Libyen nach Italien. Naja, und dann nach Frankreich, wo du jetzt die Franzosen verarschen willst. I don't want no trouble, mister. Na, was willst du denn dann? hier leben. Jesus Maria, aller Heiligen. Warum in aller Welt will ein Nigerianer in Vollmonster leben? Für Sicherheit. Ach, erzähl uns keinen Scheiß, Sambo. Du bist weder Syrer noch Iraker. Und in Nigeria gibt es keine Gefahr. Du bist für eine kostenlose Reise und Sozialleistungen hergekommen. Gib's zu. Oder wegen der weißen Frauen. Frauen? I don't care for no white woman or no black woman neither. Ich bin Französin. Ich spreche kein Englisch. Was wollen Sie damit sagen? Bako Okoruele ist Nigerianer. Er ist 20 und homosexuell. Das ist das Allerletzte, was wir jetzt brauchen. Didier, warum? 2016 hat er nach einem Gewaltangriff, der seinem Gefährten das Leben gekostet hat, sein Land verlassen. Didier, bitte. Besser, ich lasse es nur am Mobiliar aus. Seit 2 Jahren wird Okoruele bei seinen Asylanträgen von Mitgliedern des Verbandes der Couleur Gay unterstützt. In erster Instanz wurde sein Asylantrag abgewiesen. Er hat Berufung eingelegt, weil er beinahe bei einem Lynchmord umgekommen wäre. Das heißt, bis der vom Asylgericht abgewiesen ist oder bis er ein Verbrechen begeht, kann er sich frei in unserem freien Lande frei bewegen, ja. Selbst in Vollmunster. Wo soll er bleiben, verdammt nochmal? In Vollmunster gibt es keine Hotels. Niemand hier im Dorf wird ihn aufnehmen. Kein Problem, Didier. Der wohnt schon auf deinem Land. Das ist mein Land. Wer hat dir erlaubt, ein Zelt hier aufzustellen? Didier, beruhige dich. Du bist nicht mehr in Afrika, Junge, ja? Du kannst dich nicht einfach auf einem privaten Gelände niederlassen. Bei uns hier gibt's Gesetze. Ich tue niemandem was, Mister. Ich muss irgendwo schlafen. Dann geh zurück zu deinem schwulen Verein, den Couleur Gay, in Metz. Die scheinen sich ja irgendwie für dich verantwortlich zu fühlen. Warum bleibst du nicht bei denen? Bako kriegt Ärger in große Stadt. Ich muss sauber bleiben für den Prozess. Die Leute aus Metz haben gesagt, ich soll gehen. Ich sage okay. Ihr sagt mir, wo es nichts gibt, wofür man in heißes Wasser geraten kann. Es gibt ein Flüchtlingslager außerhalb der Stadt. Da gehörst du hin. Ich war schon dort. Man hat keine Luft zum Atmen. Du hast hier großes Gelände. Schöne Bäume. Bitte, ich mach keinen Ärger. Ich kann sogar für sie arbeiten. Arbeiten? Wie? Was für Arbeit? Alles, was sie wollen. Abholen, Bäume fällen, babysitten. Kommt nicht in Frage. Hey! Los jetzt! Was machst du mit ihm? Ja, ich eskortiere ihn aus unserem Dorf. Stopp! Wer soll mich stoppen? Ich bin hier Bürgermeisterin. Ich bin offiziell für die Erhaltung des Friedens verantwortlich. Vielleicht nimmst du diesen Job zu ernst. Vielleicht fange ich gerade erst an. Er muss weg, Marie-France. Moment mal. Und wenn er tatsächlich für uns arbeitet? Spinnst du? Warum nicht? Ich habe keine Zeit mehr, mich um den Gemüsegarten zu kümmern. Das wäre doch die einfachste Lösung, Didier. Das ist Wahnsinn. Ich übernehme die Verantwortung für ihn. Also gut. Aber ich verbiete, dass er ins Haus kommt. Hör mal, du. Hey. Bako. Ja, Bako. In einem Monat findet hier auf diesem Besitz ein Konzert statt. Reggae? Nicht gerade Reggae, nein. Bis dahin bist du verschwunden, verstanden? Und noch was. Ja? Keine Stricher, klar? Keine Schwuchtelorgien. Nicht auf meinem Gelände. Ja, ja. Auf üppig grünem Gelände, Besitz des ehemaligen Bürgermeisters von Vollmünster, Didier Muret und seiner Frau Marie-France, findet das Sommersonnwend Musikfestival statt. Aufgrund von Vollmünsters Nähe zu 3 angrenzenden Ländern, Schweiz, Belgien und Deutschland, hat das Ereignis einen ausgesprochen europäischen Anstrich. In diesem Jahr mit international bekannten Bands wie... Flying Dead Wolves. Oh, yeah. Iron Identity. Okay. Und Force Vice. Gut. Thors Oberschenkel. Wir sind froh, das für dich tun zu können, Didier. Es ist nicht so leicht bei uns jenseits der Grenze. Sie schränken unsere Gigs zu sehr ein, diese scheiß Kommunisten. Was? Welche Kommunisten? Die an der Macht sind. Da sind doch keine Kommunisten an der Macht in Deutschland, du Depp. Wer verdammt ist dieser Kerl, Didier? Bruno Mariani ist unser Anwalt und eines der Gründungsmitglieder der Préférence Nationale, Karl-Heinz. Er ist eine Legende in der Bewegung. Mhm. Ehemaliger Fallschirmjäger, der meint es nicht böse. Doch! Karl-Heinz, nein, es wäre gut, wenn es dieses Jahr vielleicht eine Art von Leitmotiv gäbe. Ein was? Eine Art Thema für das Konzert, etwas Frisches vielleicht. Alles klar. Hört euch Forest Fires. Holocaust 2019. Holocaust. Holocaust Fake News 2019. Was ist daran frisch? Nicht die Holocaust-Lüge. Das sind alte Kamellen. Up to date ist der Begriff Fake News. Der Song beschreibt dann, wie die Knoblauchfresser-Ghettos in jedem Land Untergrundtunnel mit Geld von Rothschild gebaut haben. Dort Matzen und Wodka lagerten, wo dann 6 Millionen auf das Ende des Krieges warteten. Danach. Also du bist einer dieser dreckigen Schweine, die versuchen, uns unseren heiligen Holocaust zu stehlen? Hör zu. Nein, du hörst jetzt zu. Bruno, bitte. Halt's Maul! Hör zu, du hirnamputierter Vollidiot. Was für dich und deine Kollegen Holocaust heißt und was ich das ekstatische Ereignis nenne, war unser großartigstes Kunstwerk! Natürlich, Bruno. Und ihr leugnet, dass es je passiert ist. Statt es in eurem tiefsten Stolz zu ehren, ihr Hyänen feiert Hitlers Geburtstag. Ja. Aber ihr seid in Wahrheit kümmerliche Mussolini-Brut, Schwarzhemden-Ausschuss. Ausschuss! Lasst doch jetzt. Ihr kennt nicht die sorgfältigen Pinselstriche, die eine systematische Eliminierung von 6 Millionen von ihnen darstellt, ohne übermäßige brutale Kraft, durch Psychologie, Wissenschaft, höhere Mathematik. Bruno, das tut hier nichts zur Sache. Wir reden vom Konzert. Zur Hölle mit deinem Konzert! Mit Abschaum wie euch wird es für uns keine überlegene Zivilisation zu verteidigen geben. Kein Valhalla auf Erden, nur trostloses Ödland, beherrscht von rasierten Schädeln und Augenbrauen durchstochen mit Rasierklingen. Weißt du was, Opa? Du kannst froh sein, dass dein Skype immer noch auf seinem Platz ist. Ja, ja. Und ich stehe zu dem, was ich gesagt habe. Gaskammern, Krematorien, Holocaust. Alles fake. So wie die Jungfräulichkeit deiner Mutter, du Missgeburt. Ja, ich bin ein Idiot. Nach der Party mussten wir uns trennen. Aber ich wollte noch einen guten Nachkuss haben, ich dummer Junge. Und dann? Ich schaue mich also um und ich sehe niemanden. Mhm. Okay, keiner schaut zu. Ich stecke ihm schnell meine Zunge in den Mund. Ja, und weiter? Was denn? Sie beobachteten uns aus den Fenstern. Und ehe ich wusste, was passiert ist, waren sie über uns. Wer? Ein paar Frauen. Sie haben uns mit Bratpfannen geschlagen. Okay, Bratpfannen, das kann ich ja noch überleben. Ja. Aber wenn die Frauen uns mit uns beschäftigt waren, gingen die Männer die Macheten holen. Vorsicht, grab nicht so nah an den Fahnen. Du verletzt doch die Wurzeln. Mensch. Sorry. Ich will den Rest hören. What do you want to hear, lady? Any dirty details? Bitte. Die Frauen hielten mich fest, während die Männer meinen Liebhaber in Stücke hackten. Und ich weiß, dass ich als Nächster dran bin. Also trete ich der Frau ins Gesicht und nehme mir die Bratpfanne weg. Der Machetenmann, der meinen Frauen bearbeitet, den schlage ich mit der Bratpfanne. Danach jagen mich die anderen die Straße runter. Du konntest also fliehen, ja? Klar. Ein schwuler Mann kriegt 14 Jahre Gefängnis in Nigeria. In den Zeitungen steht, Barko Okurele soll geschlachtet werden, wenn er gefasst wird. Und ich bin immer noch dort. Ich bin immer noch in meinem Land, überall. Da bin ich gesucht wegen Unzucht. Perversion nennen sie das. Diese deine Perversion. Hast du je daran gedacht, psychiatrische Hilfe zu suchen? Wozu brauche ich das? Ich habe keine Perversion, Lady. Das ist nur in den Köpfen der Leute, auch in deinem. Was macht ihr eigentlich? Wie machen? Miteinander. Dasselbe wie du, Lady. Das stimmt nicht. Ich mag es, wenn jemand meinen Bauch streichelt. So wie du es magst, wenn jemand seinen Finger... Stopp! Ja, stopp! Was macht er hier im Haus? Tee trinken, Boss. Tee trinken. Mein Traum war, in Vollmunster eine Teestube zu eröffnen. Ja, wirklich. Schließlich passiert dir nicht so viel. Stopp! Hören Sie zu. Das interessiert niemanden. Die Dorfwebsite soll deutsche Touristen anlocken. Ich will sagen, ich hatte nie irgendeinen echten Ehrgeiz. Was nämlich an schwierig ist, wenn ich ein Mann wäre. Aber niemand erwartet Ehrgeiz wirklich von einer Frau, wie ich es bin. Doch, als ich das Rathaus von meinem Mann übernommen habe, da bin ich meinen Instinkten gefolgt. Und bislang scheinen sie mich in die richtige Richtung geführt zu haben, nehme ich an. Und ich denke, soll ich fortfahren? Nicht nötig. Wir haben sowieso aufgehört zu filmen. Aber warum? Wie gesagt, das interessiert niemanden. Doch, das interessiert mich. Treib es nicht zu weit. Lass es die Ausnahme sein, die die Regel bestätigt. Baku tut niemandem etwas zuleide, Didier. Ja. Er hilft mir mit dem Rasen und mit meinem Gemüse. Außerdem denke ich daran, ihn zum Einkaufen nach Straßburg mitzunehmen. Was? Du kannst dich in der Öffentlichkeit doch nicht mit ihm sehen lassen, Strohköpfchen. Das ist doch aber gute Werbung. Gegen all die Leute, die uns Rassisten nennen. Auf diese Weise beweisen wir, dass wir das nicht sind. Wir müssen niemandem irgendwas beweisen. Komm jetzt. Höchstens dir muss ich beweisen, wie scharf ich auf dich bin. Was ist das? Die Jungs aus Saarbrücken sind schon gekommen. Sie fangen mit dem Aufbau an. Paco! Komm. Paco! Paco! Er kann sie von hier nicht hören, Madame Muret. Was ist ihm passiert? Noch nichts. Er ist da drüben und hilft ihnen beim Aufbau der Bühne. Woher wissen Sie... Wer sind Sie überhaupt? Marc Gatipon von der NGO Couleur Gay. Sie haben wegen ihm keinen Ärger gemacht, die Jungs, oder? Was? Unbezahlte schwarze Arbeiter ausbeuten, das ist in ihren Chromosomen. Weiß Baku, wer diese Jungs sind? Offenbar nicht. Er ist einfach glücklich, was zu tun zu haben. Und er sagt, er freut sich auf das Konzert morgen Abend. Schlechte Idee. Sehr schlecht. Ja, um Himmels Willen. Warum nehmen Sie ihn nicht mit nach Metz zurück? Er hat angefangen, in der Stricherszene am Bahnhof rumzuhängen. Wenn er da bleibt, hat er null Chance, Asyl zuerkannt zu bekommen. Vollmunster ist das geringere Übel. Übel? Wirklich? Was für eine Unverschämtheit. Ihr könnt einfach nicht akzeptieren, dass hier eine populistische Regierung gewählt worden ist. Populistisch ist ein von Journalisten erfundener Begriff, zu feige, den korrekten Ausdruck zu benutzen. Welchen Ausdruck? Faschistisch. Ach, ich bin doch keine Faschistin. Ich weiß nicht, was Sie sind, Madame Muret. Aber Ihr Mann ja. Und sein ganzer Trupp. Peternisten, Antisemiten, nein. Gestapo-Nostalgiker. Nein! Autsch! Ich weiß nicht, wie meine Nerven das Konzert überleben werden. Muss vielleicht nicht sein. Das heißt? Einige Bürgerinitiativen haben den Antrag gestellt, das Konzert zu verbieten. Was? Verbieten? Ja. Das ist ein freies Land, eine Demokratie. Mit strengen Antidiffamierungsgesetzen. Jedenfalls riskieren Sie und Ihr Mann eine schwere Geldbuße. Wofür denn? Neonazi-Treffen auf Ihrem Besitz erlaubt zu haben, Madame Muret. Neonazis! Das ist eine Diffamierung. Diese Jungs sind Nationalisten. Nazis? Nein, sie sind Patrioten. Deutsche Patrioten, französische Patrioten, belgische Patrioten. Nazis! Bruno! Sie sind der Rechtsvertreter des Rathauses, der Partei, unser Familienanwalt. Sie müssen ehrlich zu mir sein. Die Bands, die morgen Abend spielen, sind das Neonazis. Das ist ein Journalistenkürzel, Madame Le Maire, wie immer ohne Substanz. Wissen Sie, dass man eine gerichtliche Verfügung gegen uns eingereicht hat? Das wird nicht mehr rechtzeitig entschieden werden. Ich habe ein Memorandum eingelegt, was die Sache verzögern wird. Das Konzert wird stattfinden. Und wenn nicht? Wissen Sie, was mich überrascht ist? Dass Sie das alles erst jetzt wahrnehmen. Als würde das alles nicht schon seit Jahren unmittelbar vor Ihrer Nase stattfinden. Ich habe mich nie darum gekümmert. Für mich war es immer ein patriotisches Konzert. Nationalisten, das ist, ja, klar. Aber Nazis... Glauben Sie wirklich, den Mut zu haben, das Konzert zu stoppen? Ich habe nachgesehen. Wenn es dazu kommt. Öffentliche Sicherheitsbestimmung 347. Ich kann Sie innerhalb von 12 Stunden anberufen, ganz allein. Sehr schlau. Sie machen Ihre Hausaufgaben gut. Haben Sie das mit Ihrem Mann diskutiert? Ich bin die Bürgermeisterin von Vollmunster. Wenn ich herausfinde, dass unter den Bands Nazis sind oder auch nur Neonazis, will ich, dass dieses Ereignis abgeblasen wird. Ich verlasse mich auf Sie, die notwendigen legalen Schritte zu unternehmen, Anwalt Mariani. Wer spricht hier eigentlich? Marie-France Muret oder ist es Maruscha Raskowski? Die Enkelin des Schneiders Raskowski aus dem Odessa-Ghetto, meine ich? Ist das öffentlich bekannt? Mag sein. Kann sein. Könnte sein. Womit drohen Sie mir eigentlich? Die Enkelin meines Großvaters zu sein? Ja? Damit drohen Sie mir? Didier hat es jedenfalls vom ersten Tag an gewusst. Aber nicht der Rest von Vollmunster. Wissen Sie, mit der großen Hochachtung, die ich für Sie empfinde, seit Sie hergekommen sind, bin ich dennoch unfähig, Sie als vollwertiges Mitglied unserer Gemeinschaft zu betrachten. Nein, es ist nicht, weil ich eine persönliche Antipathie gegen Sie hätte. Nein, im Gegenteil. Ich habe im Laufe der Jahre Ihre Warmherzigkeit, Ihre Aufrichtigkeit bewundern gelernt, sogar Ihre liebenswerte und etwas peinliche Naivität. Nein. Es sind eher die Zutaten, aus denen Sie gemacht sind, die zu verachten ich gezwungen bin. Für Sie bin ich also irgendwie unrein. Ja, irgendwie. Irgendwie bin ich aus Paris hier gelandet, habe meinen Mann kennengelernt. Coup de foudre. Liebe auf den ersten Blick. Und hier bin ich einfach. Sagen Sie uns etwas über Ihren Hintergrund. Ihre Eltern. Das macht sich gut auf der Website. Einfache Leute, nichts Besonderes. Mein Großvater war ein Modemacher. Arbeitete sich hoch aus dem Nichts. Self-made man. Das ist ziemlich alles. Was die Leute hören mögen, ist ein bisschen Familienweisheit. Was hat Ihnen Ihr Vater oder Ihre Mutter gesagt, als Sie Ihr öffentliches Amt antraten? Ja, schau zweimal hin, hat mein Großvater immer gesagt. Wenn du beim ersten Mal nicht siehst, was gesehen werden muss, schau nochmal hin. Es hat dir wahrscheinlich immer schon ins Gesicht gestarrt. Ich verstehe nicht, wie du mir noch ins Gesicht schauen kannst. Für mich geht es darum, mich selbst im Spiegel anzuschauen. Ach komm schon, Strohköpfchen. Nenn mich nicht mehr so! Entspann dich doch! Das ist dein Kosename. Ab sofort nicht mehr. Und jetzt, Anwalt Mariani, haben Sie die öffentliche Sicherheitsbestimmung 347 aufgerufen, wie ich Ihnen aufgetragen habe? Ich dachte, Sie würden das zuerst mit den Mitgliedern des Gemeinderates diskutieren, Madame Le Maire. Ich habe Sie beauftragt, Kontakt mit der Präfektur aufzunehmen. Marie-France, das Konzert fängt bald an. Es ist noch Zeit. Ich werde es selber tun. Und wir werden Ihre Dienste nicht länger benötigen, Anwalt Mariani. Was zum Teufel? Wer glaubst du eigentlich bist du, du kleine Scheiß-Blondie-Bimbo-Blondine, du? Martinez. Mir ist egal, ob sie deine Frau ist, Didier. Wir waren einverstanden, dass sie deinen Platz übernimmt. Okay, als Schaufenster. Na gut. Du bist eine Fassade, verstehst du? Niemand hat hier ein Geheimnis daraus gemacht. Didier, sie ruiniert uns. Ich brauche dir nicht zu sagen, wie viel wir da investiert haben, oder? Investiert? Er meint das ganz allgemein. Nein, das ist sehr viel Geld, das heute Nacht hier kursiert. Mir ist wurscht, wer das weiß. Wie auch immer, ich fahre jetzt zur Präfektur und regle das direkt. Da kommst du vielleicht nie an, Blondie Bimbo. Hast du gehört, was er gesagt hat? Er hat einen Witz gemacht. Nein, habe ich nicht. Ach, übrigens. Ich habe ebenfalls beschlossen, an das Asylgericht in Straßburg zu schreiben und zu empfehlen, dass Baku Ukurele die Erlaubnis bekommt, in Frankreich zu bleiben. Vorher solltest du dich vielleicht um das Wohl deines kleinen Kongo-Schimpansen kümmern. Er ist da draußen, wird von den Motorradpunks mit Gras vollgepumpt, bevor sie übrigens anders mit ihm machen. Was heißt das? Muss ich dir buchstabieren, Blondie? Sie weiß nicht, was sie sagt. Ihr wisst, wie das heutzutage ist. Frauen wollen sich selbst verwirklichen. Das können wir ihnen nicht übel nehmen. Sie hat eine kleine Kostprobe von Macht bekommen und jetzt... Du musst sie einsperren, Didier. Morgen. Jetzt. Morgen werde ich... Jetzt, Didier. Du bringst sie nach Hause, du fesselst sie ans Bett, du machst, was du willst. Egal. Nimm mir das Handy weg, stopf ihr Watte ins Maul. Egal! Wir wollen nichts mehr von ihr sehen oder hören. Es steht zu viel auf dem Spiel. Ich warne dich, Didier. Eskimo, Peruaner und Jude. Diese Menschen haben keinen Bezug mehr zu irgendeiner Herkunft. Sie können nicht auf eine Kultur verweisen, der sie entstammen, weil das Sammelsurium der Kultur gibt. Mach mir keine Warnung, Mrs. Ich lass es mir einfach nur gut gehen. Was hast du den ganzen Abend gemacht? Hey, die haben hier erstklassiges Ganja. Was heißt Ganja? Just leave me alone, White Sister. Ich lass es mir nur gut gehen. Aber hier mit diesen Typen, das ist gefährlich, Baco. Hey, das sind alles meine Freunde. Hör zu, bald werden sie stockbetrunken sein. Und dann werden sie nicht mehr so freundlich zu dir sein. Wenn du hier bleibst, dann kann ich für nichts garantieren, Baco. Okay, mach dir keine Sorgen, Lady Bürgermeister. Leih mir nur etwas Geld. Ich kaufe mir eine Waffe und pass selbst auf mich auf, okay? Dein Quatsch. Wo willst du mitten in der Nacht eine Waffe kaufen? Oh, gleich da drüben, bei den Artischocken. Was? Jede Art, die du willst. Willst du einen Colt 45, ein Maschinengewehr? Du musst nur das Geld ausspucken und dann brrrr! Wovon redest du? Guns, Lady. Bang, bang. Waffen! Schwarzer Mann! Schwarzer Mann! Steig ein, Marie-France. Was machst du in meinem Auto, Didier? Ich muss mit dir reden. Du fährst mich also zur Präfektur mit meinem Auto sogar? Das ist aber lieb. Reden wir während der Fahrt? Wir fahren nirgendwo hin. Oh doch, Didier. Ich sage nein. Hör mal zu, Didier. In all diesen Jahren habe ich dich als meinen großen Beschützer angesehen. Meinen Champion. Meinen Lehrer. Meinen starken Mann. Schau dich an, wie du da im Schatten geparkt kauerst. Soll ich dir was sagen? Da werden heute Waffen auf unserem Grundstück verkauft. Didier. Maschinengewehre, Militärausrüstung, was dein Herz begehrt. Komm und hol es dir, nun. Sie dürfen woanders nicht verkaufen. Das sind nur so ein Wer? Paar Typen aus Moskau. Was? Jungs von der Bewegung. Wir haben ein Abkommen. Sie machen die Konzertsicherheit umsonst und dafür schulden wir Ihnen einen Gefallen. Ja, Sie machen hier Ihr Geschäft. Wie viel bekommt ihr dafür, du und Martinez? Wie viel? 15%. Ich hab das Geld Was? Immer nur... Was wirst du mir sagen, Didier? Das ist nur einmal? Nie wieder? Du willst mich liebkosen? Du willst deine Hand unter meinen Rock schieben? Wie immer? Mich dein Strohköpfchen nennen? Hey, Baby, verlass mich nicht gerade dann, wenn ich dich am meisten brauche. Bitte. Es war so eine Enttäuschung, nicht mehr als Bürgermeister kandidieren zu dürfen. Es geht nichts mehr über eine sanfte Frau, die das harte Rückgrat eines Mannes ist. Und da ich nicht ich sein konnte, Schätzchen, habe ich dich gewählt, ich zu sein. Ich habe mich in deinen anschmiegsamen Körper versteckt, um im Amt zu bleiben. Ha! Ja, nun... Didier, ich bin nicht du. Weißt du, wer ich bin? Marie-France Muret. Nein. Maruschkele Raskowski. Erinnerst du dich an sie? An das Judenmädchen? Das Judenmädchen, das du geheiratet hast? Natürlich. Und dir zuliebe ihren Namen in Marie-France ändern hat lassen? Der du gesagt hast, niemals mit Leuten in Vollmunster über ihre Vergangenheit zu sprechen. Ja? Erinnerst du dich an sie? Klar. Also, wenn du nicht mit mir zur Präfektur fährst, dann steig vom Fahrersitz auf, damit ich losfahre. Ich kann dich nicht lassen. Jetzt kannst du, steig aus. Ich nicht. Steig aus. Ich kann nicht die Zündung anschalten lassen. Was? Nein. Das kann ich nicht glauben. Ich bin nicht sicher. Vielleicht haben sie auch nicht, aber wahrscheinlich nicht. Sie würden es nicht wagen, aber Martinez, wer weiß, vielleicht. Ist das überhaupt möglich? Ja, ja. Marie-France, stopp! Stopp, mach nicht auf dich aufmerksam! Das ist genau das, was ich zum ersten Mal in meinem Leben tue. Aufmerksamkeit auf mich lenken! Wo willst du hin? Wenn es zu spät ist, das Konzert zu stoppen, werde ich mindestens mit diesen Waffenhändlern reden. Verstehst du? Verhandeln. Spinnst du? Du kannst nicht einfach mit solchen Leuten verhandeln. Und warum nicht? Wenn sonst niemand in Vollmonster den Mut dazu hat, dann muss ich es tun. Ich gehe mit dir. Nein! Ich gehe allein. Ganz allein. Ich bin die Bürgermeisterin von Vollmonster. Heil! Vollmonster! Oh, oh, oh, oh, oh, hoppla, Schnauze! Das ist illegal, Heil zu sagen, oder? Man hat uns gewarnt, dass wir aufpassen müssen, gewisse Ausdrücke nicht zu benutzen. Das Konzert könnte sonst abgeblasen werden. Das ist es, was es bedeutet, in diesem Frankreich, in diesem Europa zu leben. Wir sind Forsyth, Thors Oberschenkel. Und wir werden mit einem Liebeslied für eine Dame anfangen, die wir so innig bewundern. Madame, europäische Fuck you! Zertrümmern wir die fremden Schädel, dafür sind wir heute. Baut ne Mauer, baut ne Mauer, nicht des Europa, scheiß Europa. Baut ne Mauer, baut ne Mauer, so hoch wie ein Berg und kick die scheiß Kerle. Wofür bist du denn, Zuckerpuppe? Bürgermeisterin von Vollmonster. Wow, Bürgermeisterin von Vollmonster. Das war echt eine großartige Idee, dieses Negerlein heute hier einzuladen. Klasse, Lady. Bako, was machen Sie mit dir? Ja, wir benutzen ihn als Punching Ball. Das ist aber nur ein Spiel. Spiel? Sein Gesicht ist ganz blutig. Ach, wir verletzen ihn doch nicht. Bako ist unser Kumpel. Wir machen ihn dann noch sauber und dann geben wir ihm Weed. Nicht wahr, Bako? Sie sind doch alle glücklich. Keine Sorge, wir bringen ihn schon nicht um. Ich meine, 10 Euro, ein Sambo-Schlag. Und der Erlös, damit unterstützen wir die Familien der Synagogenbrandstifter. Ist doch super. Schau mal, Zuckerpuppe, ist ein nettes Spiel. Nein! Oh. Hier sind 100 Euro, was? Damit ihr mit eurem Spiel aufhört. Ja, wir brauchen dein fucking Geld nicht, Zuckerpuppe. Wir sind für den Spaß hier. Hein? Bako prügeln tönt uns an. Warum prügeln Sie nicht mich stattdessen, wenn Sie es wagen? Ich Frauen nicht schlage, das ist gegen meinen Ehrenkodex. Gehören Sie zu denen hier, die Waffen verkaufen? Entschuldige? Wie warst du? Maschinengewehre und dergleiche verhökern. Ich dulde niemanden in Vollmonster, der Waffen verkauft. Sie werden jetzt sofort vor meinem Grundstück verschwinden. Jetzt pass mal auf, Zuckerpunkte. Ich bin kurz davor, mir einen Ehrenkodex zu brechen. Was ist denn hier los? Was bist du denn plötzlich? Martinez, Security. Security, Waffenhändler Martinez. Halt die Schnauze, du. Halt die Schnauze. Security, dieses verdammte Miststück hat mich angemacht. Lüge! Sie ist betrunken. Ich bring sie weg. Ja, bring sie weg, bevor ich eine verpasse. Hey, immer mit der Ruhe, Kumpel. Wir behandeln Frauen hier nicht grob, wir sind ein Vollmonster. Scheiß Vollmonster. Übrigens hat sie behauptet, die Bürgermeisterin von hier zu das sein. Das bin ich. Das glaubt sie wirklich. Naja, jeder hat das Recht auf ein Fantasieleben. Na los, komm, Strohköpfchen, oder muss ich dir deine Haare wegziehen? Du kannst es ja versuchen. So. Hey, lass mich los. Lass mich, lass mich, lass mich los. Ja. Oh, eine Fotze, du. Hey, Security! Ich glaube, du brauchst selber Security, um deine Eier besser zu schützen. Jetzt ist das dumme Miststück dir im Wisch. Hey! ist jetzt das Manifest. Behalten wir die schöne Weisheit gegen die Ungezieferpest. 1, 2, 3, 4, Brexit! Hey! Scheiße nochmal! Hey, was mit den Generatoren passiert? Die Knoblauchfässer haben den Strom abgeschaltet, oder wie? Weil ihr die Miete nicht bezahlt habt. Hallo! Schaltet das scheiß Licht wieder an! Oder wollt ihr, dass wir totaler Finsternis weitermachen? Hallo! Wie sollen wir denn Europa platt machen ohne Scheißverstärker und in totaler Finsternis? Motherfuckers! Vollmonster von David Zane Meyrowitz. Je m'appelle Albert, j'habite la Terrière, dans la vallée de Münster. Je m'appelle Albert, j'habite la Terrière, dans la vallée de Münster. Es spielten Lea Dräger als Marie-France, Andreas Nickel als Didier, Tonio Arango als Martinez, Klaus Manchen als Bruno, Borte Wendler als Baco. In weiteren Rollen Philipp Kramer, Paul Wollin, Stefan Kaminski, Tom Veit Weber. Musik Kai-Uwe Kohlschmidt. Ton Peter Awa und Katrin Witt. Regieassistenz Melina von Gagan. Regie David Zane Meyrowitz. Dramaturgie Regina Arem. Je m'appelle Albert, j'habite la Terrière, dans la vallée de Münster. Je m'appelle Albert, j'habite la Terrière, dans la vallée de Münster. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2019.